Erster, ich wünschte, ich hätte einen Ort in der Wüste. Dann würde ich mein Volk verlassen und weggehen. Sie sind alle untreu und betrügen Gott. Zweiter, sie benutzen ihre Zunge wie einen Bogen. Sie sind stark im Land durch Lügen, nicht durch Wahrheit. Sie tun immer mehr Böses. Jahwe sagt, sie kennen mich nicht. Dritter, jeder soll sich vor dem anderen hüten. Traut keinem Bruder. Jeder Bruder ist falsch. Jeder Freund redet schlecht über andere. Vierter, sie betrügen einander. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie lernen, mit ihrer Zunge zu lügen. Sie geben sich Mühe, Böses zu tun. Fünfter, du lebst mitten unter falschen Menschen. Jahwe sagt, weil sie falsch sind, wollen sie mich nicht kennen. Sechster, darum sagt Jahwe, der Herr der Heere, ich werde sie prüfen und reinigen. Was soll ich sonst tun, wenn mein Volk so böse ist? Siebter, ihre Zunge ist wie ein tödlicher Pfeil. Sie reden Lügen. Mit dem Mund sprechen sie freundlich zum Nächsten. Aber im Herzen planen sie Böses gegen ihn. Achter, Jahwe sagt, soll ich solche Menschen nicht strafen? Soll ich mich an so einem Volk nicht rächen? Neunter, ich werde auf den Bergen weinen und klagen. Auf den Weiden werde ich ein Trauerlied singen. Das Land ist durch Feuer zerstört. Niemand geht mehr dort entlang. Man hört keine Herden mehr. Die Vögel und Tiere sind geflohen. Zehnter, ich werde Jerusalem zu einem Haufen Steine machen. Es wird ein Ort für Schakale sein. Die Städte Judas mache ich zu einer Wüste. Dort wird niemand wohnen. Elfter, wer ist so klug, dass er das versteht? Wer hat Jahwes Wort gehört? Wer kann sagen, warum das Land zerstört ist? Es ist wie eine Wüste, durch die niemand geht. Zwölfter, Jahwe sprach, sie haben mein Gesetz nicht beachtet. Ich gab ihnen mein Gesetz. Sie haben meinen Befehlen nicht gehorcht. Sie haben nicht danach gelebt. Dreizehnter, sie waren stur und folgten ihren eigenen Ideen. Sie folgten den Baalen. Ihre Väter lehrten sie, diese Götter zu verehren. Vierzehnter, darum sagt Jahwe, der Herr der Heere, der Gott Israels, ich werde diesem Volk bitteres Essen geben. Ich werde ihnen giftiges Wasser zu trinken geben. Fünfzehnter, ich werde sie unter fremde Völker zerstreuen. Diese Völker kennen sie nicht. Ihre Väter kannten sie auch nicht. Ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken. Das wird so lange sein, bis ich sie vernichtet habe. Sechzehnter, Jahwe, der Herr der Heere, sagt, hört zu. Ruft die Frauen, die klagen. Lasst sie kommen. Schickt Boten zu den klugen Frauen, damit sie kommen. Siebzehnter, sie sollen schnell ein Trauerlied für uns singen. Dann werden unsere Augen voller Tränen sein. Unsere Wimpern werden nass sein. Achtzehnter, man hört lautes Klagen von Zion. Wir sind schlecht behandelt und beschämt. Wir mussten unser Land verlassen. Unsere Häuser sind zerstört. Neunzehnter, hört, ihr Frauen, Jahwes Wort. Hört gut zu, was er sagt. Lehrt eure Töchter Trauerlieder. Lehrt einander Klagelieder. Zwanzigster, der Tod ist durch unsere Fenster gekommen. Er ist in unsere Häuser eingedrungen. Er nimmt die Kinder von der Straße weg. Er nimmt die jungen Männer von den Plätzen weg. Einundzwanzigster, die toten Menschen liegen herum. Sie sind wie Mist auf dem Feld. Sie sind wie Getreidebündel nach der Ernte. Niemand sammelt sie auf. 22. Jahwe sagt, ein kluger Mensch soll nicht stolz auf seine Klugheit sein. Ein starker Mensch soll nicht stolz auf seine Stärke sein. Ein reicher Mensch soll nicht stolz auf seinen Reichtum sein. 23. Wer stolz sein will, soll stolz darauf sein, er ist klug und kennt mich. Ich bin Jahwe. Ich zeige Güte, Recht und Fairness auf der Erde. Das gefällt mir, sagt Jahwe. 24. Jahwe sagt, es wird eine Zeit kommen. Dann werde ich alle Menschen strafen, die nicht beschnitten sind. 25. Das sind Ägypten, Juda, Edom, die Ammoniter und Moab. Auch alle, die in der Wüste wohnen und ihr Haar kurz schneiden. Alle diese Völker sind nicht beschnitten. Aber alle Menschen aus Israel haben ein Herz, das Gott nicht folgt.